Transparenz für die Ohren. Haben wir jemanden, der aufnimmt? Wunderbar, da ist schon die Wacko, die nimmt auf und es nimmt auf der Masch. Vielen Dank. Dann begrüße ich euch zur heutigen Forschungssitzung. Wir haben den 15. September 2016. Wir haben Sitzungsbeginn der Vorstandssitzung und anwesend sind heute der Masch, der Dennis, der Ralf, der Daniel, der Bernd und der Sebastian. Wir sind somit beschlussfähig. Hat jemand Einwände zum Protokoll der Sitzung vom 1.9.2016? Ich war nicht da, ich mag mich enthalten. Das Protokoll möge bitte vermerken, dass der Daniel gar nicht da war und sich deswegen enthalten möchte. Gibt es weitere Einwände? Das ist nicht der Fall. Das ist das Protokoll vom 1.9.2016 angenommen. Wir kommen zu dem Bericht des Landesvorstands. Ich fange mal einfach im Pad so an, wie wir da stehen. Da stehe ich ganz oben. Ich habe Wikipflege betrieben, also so ein paar Sachen, was Vorstandsseiten und sowas betrifft, korrigiert, dass der Paki halt kein Vorstand in NRW mehr ist und ich das jetzt übernommen habe quasi. Selber auch auf der Webseite. Ich war bei den Feierlichkeiten zu 10 Jahre Piraten in Berlin. Das war sehr toll, war sehr anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe einen Request-Tracker Spam entsorgt und Sachen zugeordnet. Ich habe ein paar Tickets beantwortet und natürlich die Umlaufbeschlüsse abgestimmt und noch ein paar andere Kleinigkeiten erledigt, an die ich mich jetzt so konkret nicht mehr erinnere. Habt ihr Fragen zu meinem Tätigkeitsbericht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum Dennis. Dennis, dein Tätigkeitsbericht bitte. Ja, ich bin auch noch gerade am Tippen, aber ich war in der Sprechstunde. Ich habe an den 2 vergangenen Wochenenden Wahlkampf in Berlin gemacht, auch bei dieser 10-Jahres-Kundgebung, Geburtstagsfeier genauso. Ein WDR-Interview zur Social-Media-Strategie der Piratenpartei NRW. Die Sendung lief auch schon, Westpol-Sendung vom 11.09. um 19.30 war das, glaube ich, findet man mittlerweile auch in der Mediathek. Dann hatte ich ein Zeitungsinterview noch einmal zu Darknet und Vorratsdatenspeicherung und dieser Entschlüsselungsbehörde in Anführungszeichen von wie hieß es nochmal, CITES, genau, so ist ja, so wird die genannt. Genau, und ansonsten Tickets habe ich diesmal ein bisschen weiter vernachlässigt, auch sogar noch ein Gespräch muss ich noch nachholen, aber ansonsten war das jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen. Vielen Dank, Dennis. Habt ihr Fragen zu Dennis' seinem Tätigkeitsbericht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum Manfred. Masch, dein Tätigkeitsbericht bitte. Ja, es gab einige Sachen in Sachen Planung der kommenden Demonstration in Köln, Stop CETA TTIP. Da gab es eine Zahl von Telefonaten, E-Mails, Besorgungen. Ich war auf dem Sat1 Sommerfest, auch ich war in Berlin auf der Kundgebung und auch abends auf der Party. Wir haben ja viel Spaß gehabt und mit vielen anderen Leuten sicherlich auch. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch in der LGS, da ging es um städtische Infrastruktur, um Bürgerbegehren, um Schulschließungen mit Piraten aus einem Landkreis, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil ich nicht weiß, ob das eventuell kommenden Aktionen schaden könnte. Die Pflegekonferenz habe ich nur kurz besucht, weil eben an dem Tag danach das Gespräch in der LGS stattfand und ich vorzeitig gehen musste. Vorstandssprechstunde. Ich habe den Stammtisch Bochum kurz besucht, war in Düsseldorf bei der KMV und AV, habe mit einem Kreisverband ein weiteres Mediationsgespräch geführt, habe an der Reaktivierung von einzelnen KVs weitergearbeitet. Da sind zumindest bei 2 KVs ganz gute Anzeichen, dass das was wird in den nächsten Wochen. Und habe wie immer Telefonate, Mails, Tickets und Wiki-Arbeiten gemacht. Das war's. Fragen? Genau. Habt ihr Fragen an den Manfred? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann unser Schatzi Bernd heute. Bernd, bitte, dein Tätigkeitsbericht. Ja, Wastel, vielen Dank. Das ist die LAFO-Sprechstunde gewesen in der letzten, in der vergangenen Woche. Ich habe am vergangenen Montag, also vorvergangenen Montag, VL machen dürfen bei der Aufstellungsversammlung in Köln und habe ein paar Tickets gemacht und ein paar Abstimmungsgespräche. Ansonsten viel mit meinen Vorstandskollegen rumgestritten und geärgert und gezankt. Und das war's eigentlich. Danke. Vielen Dank, Bernd. Gibt es Nachfragen zu dem Tätigkeitsbericht von Bernd? Ihr habt scheinbar alle gar keine Fragen zu irgendwelchen Tätigkeitsberichten, okay? Wir kommen weiter zum Ralf. Bitte schön, Ralf. Ja, danke. Das übliche, Tickets, Mitgliederlisten, wie ihr wisst, KVs, AVs laufen. Mitgliederdatenpflege, die Vorbereitung für AV weiterhin. Einladungen, die ich selbst verschicken musste. Ganz viele Mails bekommen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, an dieser Stelle für alle, die es irgendwann mal abhören, schickt mir die Dinger nicht persönlich, schickt die an verwaltung@piratenpartei-nrw.de, dann ist das Ganze auch dokumentiert. Ja, ich bin manchmal schneller, wenn ich die Mails persönlich kriege, aber dann kann ich auch mal was vergessen. Ja, und in der LGS war ich am Sonntag. Okay, vielen Dank, Ralf. Habt ihr Fragen an den Ralf zu seinem Tätigkeitsbericht? Auch das habt ihr nicht? Dann kommen wir zum Daniel. Daniel, bitte. Ja, ich versuche das mal etwas lauter zu sprechen. Ich war in erster Linie im Urlaub. Vor meinem Urlaub war ich auch nochmal auf dem BPP und habe ein paar Mails, ein paar Tickets und ein bisschen beim aus dem RT gelöscht. Das war's dann eigentlich schon. Okay, vielen Dank, Daniel. Habt ihr Nachfragen zu dem Daniel? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wir gehen weiter im Pad. Wir kommen zu dem Bereich Statistik. Der Bereich Statistik, den könnt ihr euch im Pad oder im Wiki nachher angucken. Ich habe jetzt keine Lust, den vorzulesen. Aber weil ich des Öfteren darauf angesprochen werde, Daniel, magst du vielleicht ganz, ganz kurz, oder Bernd, magst du vielleicht ganz, ganz kurz, in Stichpunkten erläutern, was die 400.000 Euro auf unserem Sparkassenkonto in Mülheim eigentlich ausmacht. Was das für Mittel sind, die dort liegen. Ich verstehe die Frage nicht. Es gibt Menschen, die glauben, wir hätten 400.000 Euro frei zur Verfügung. Und die liegen auf unserem Konto. Ah, okay. Ja, das sind natürlich nicht nur Mitgliedsbeiträge, sondern vor allem auch die Zahlung der Parteienfinanzierung. Da entscheidet sich leider immer erst nach 2 Jahren quasi, also immer ordentlich im Rückgriff, was möglicherweise zurückgezahlt werden muss. Wie ihr wisst, hängt das auch an den Eigenmitteln, die Partei generieren kann oder in diesem Fall dieser Landesverband generieren kann. Mit anderen Worten, die sind für mögliche Rückzahlungen schon eingeplant. Und zwar mögliche Rückzahlungen dann resultierend aus 2015 und aus 2016 und möglicherweise auch, aber da kommt natürlich dann immer noch mal was drauf, 2017. Also es rolliert quasi immer rüber, um das klar und deutlich zu sagen, diese 400.000 Euro, die man da sieht, stehen natürlich nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Vielen Dank, Bernd. Vielleicht versuche ich das nochmal irgendwie noch ein bisschen banaler zu formulieren. Im Grunde genommen sind die 400.000 Euro Vorauszahlungen für Parteienfinanzierungsdinge, wo wir erst dann Zugriff erhalten, wenn wir die quasi bestätigen durch unsere eigenen Einnahmen. Kann man das so formulieren? Ja, durchaus. Ich mag da noch ergänzen, vor 4 oder 6 Wochen in der Vorstandssitzung hatten wir schon mal eine Zahl genannt, die lag um die 90.000 Euro an Finanzmitteln, die wir für die VKVs da vorhalten. Das hat sich jetzt nochmal um viele 10.000 Euro erhöht. Wir verteilen also jetzt oder haben gerade verteilt buchhalterisch über 50.000 Euro an die VKVs und an die KVs. Die KVs erhalten aus diesen 400.000 also ihre Zahlungen demnächst noch. Und den VKVs ist das, soweit ich weiß, schon zugebucht entsprechend. Das heißt, dass die VKVs alleine in Summe in NRW verfügen in über Finanzmittel in Höhe von weit über 100.000 Euro. Dazu habe ich eine Frage. Wir hatten mal gesagt, dass wir das auch auf dem Vorstandsblog, auf der Statistik veröffentlichen. Da sich die Zahlen nicht geändert haben, haben wir es schleifen lassen. Wäre es denn möglich, die Liste denn wieder da zu aktualisieren, damit die VKVs auch wissen, wie viel sie haben? Ja, das ist halbricht, Ralf. Natürlich ist es möglich, die Zahlen zu aktualisieren. Ja, wir haben das auch Wir haben das auch in einer gewissen Frequenz gemacht. Die aktuellen oder die letzten Zahlen, die ich rübergeschickt habe, liegen bei, lustigerweise, bei unserem nunmehr Bundesvorsitzenden. Ich denke, da wird so schnell keine Aktualisierung mehr kommen. Wir müssen mal einen neuen Weg festlegen, wer zukünftig für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Was, wir können die veröffentlichen? Ich wollte gerade sagen, Bastel hat doch Zugriff da. Ja, ist ja kein Problem. Wir werden dafür sorgen, dass das zukünftig wieder veröffentlicht wird, turnusmäßig. Wir finden da ganz bestimmt einen Weg. Ja, die Zahlen kann ja der Martin regelmäßig ziehen und verwenden. Entschuldigung? Der Daniel sagte, dass der Martin die Zahlen ja regelmäßig ziehen und uns senden kann. Ja, das passiert ja auch. Müssen wir weiter über Dinge reden, die irgendwie selbstverständlich sind? Nee, ich wollte auch nur nochmal irgendwie im Protokoll haben, was die 400.000 Euro da ausmachen, weil ich halt jetzt tatsächlich in den letzten 2 Wochen schon mehrfach danach gefragt worden bin. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich... Komisch, dass mich keiner fragt. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Mich rufen Menschen auf einmal an. Keine Ahnung warum. Ich würde gerne... Du bist aber nicht zufällig Paki, ne? Nein, ich bin nicht Paki, aber ich weiß auch nicht, vielleicht muss man ja irgendwie 1V sein, damit man angerufen wird. Auf einmal ruft man mich an. Ist halt so. Ich würde ganz gern in der TO weitergehen, auf den Punkt Termine, wenn ihr nichts dagegen habt. Bei Terminen ist aktuell eingetragen für den 17.09. natürlich bundesweit die Stop TTIP-Demos, unter anderem in Köln. Ich hoffe, dass wir in Köln zahlreich erscheinen werden und dass viele Piraten anwesend sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Summe von über alles 10.000 bis 15.000 Menschen demonstrieren werden. Am 18.09. sind die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Am 24. bis 25.09. haben wir unsere Aufstellungsversammlung 16.1 in Gelsenkirchen. Dazu sei nochmal darauf hingewiesen, dass wir eine Wiki-Seite haben, wo die Aufstellungsversammlung beworben wird. Das ist im Wiki nrw://aufstellungsversammlung-2016.1. Dort findet ihr auch eine Kandidatenliste derjenigen, die sich im Wiki eingetragen haben, als Kandidat kandidieren zu wollen. Dort wiederum findet ihr auch einen Link auf unser Kandidatenportal, welches zu finden ist unter https://service.piratenpartei-nrw.de/kandidatenportal/index.jsp. Und dort könnt ihr dann auch unangemeldet euch die Kandidatenprofile anschauen. Angemeldet könnt ihr dort Fragen stellen und auch selber kandidieren, wenn ihr Pirat in NRW seid und über eine E-Mail-Adresse auf piratenpartei-nrw.de verfügt. Am 29.10. ist dann der Westfalentag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der letzte LPT in 2016 ist der 16.3. Der soll stattfinden nach derzeitigem Stand am 19. und 20. November und der ist noch in Arbeit, was die Planung betrifft. Habe ich irgendwelche Termine vergessen? Möchtet ihr was ergänzen? Ich habe schon mal nichts vergessen und es gibt auch nichts zu ergänzen. Dann gehe ich in der TO weiter und wir kommen zu unserem Blog-Workflow, wo wir halt notieren, was wir seit der letzten Sitzung irgendwie uns vorgenommen haben und berichten darüber. Da ist jetzt der erste Eintrag Wahlprüfsteine. Wir hatten ja ausgeschrieben, dass sich jemand auf ein Wahlprüfstein-Team bewerben kann. Und Umsetzungsbeauftragt ist nicht mehr Paki und Masch, sondern nur noch Masch. Masch, magst du berichten und brauchst du noch Hilfe dabei? Ja, ich mag gerne berichten. Es sind Bewerbungen eingegangen, aber sehr zögerlich, also in der Zahl gering. Ich würde gerne nochmal auf die Ausschreibung verweisen wollen, also nochmal dafür werben, dass Leute sich melden, die sich vorstellen könnten, in einem Team welche Rolle auch immer zu übernehmen, mitzuhelfen, dass die Wahlprüfsteine, die kommen werden, möglichst schnell, aber auch vor allen Dingen sehr gut beantwortet werden. Da gibt es unterschiedliche Aufgabenstellungen. Das Ganze seht ihr im Vorstandsblog. Da ist das ja wunderbar beschrieben. Und ich bitte euch, ich fordere euch auf, wenn ihr euch vorstellen könnt, mitzuhelfen, meldet euch bitte darauf. Wir müssen irgendwann natürlich dann auch im Rahmen des Teambildungsprozesses die Vorgehensweisen festlegen und die verschiedenen Rollen bestücken und sollten nicht mehr zu lange damit warten. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir das Ganze bis Ende November stehen haben, sodass wir am Start sind, wenn die ersten Anfragen reinkommen. Ja, ich möchte noch ergänzen. Im Grunde genommen geht es ja vor allem auch darum, dass man koordiniert, nicht unbedingt zwingend Fachwissen mitbringen muss, sondern dass man auch etliches an Orga- und Koordinationsaufgaben dort übernehmen kann. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir Menschen brauchen, die neben der Fraktion die Fragen beantworten können. Und es gibt ja immer noch Strukturen im Wiki, die unsere Arbeitsgruppen und Arbeitskreise ausweisen. Vielleicht findet sich dort ja der ein oder andere, der sich berufen fühlt. Genau, es geht tatsächlich weniger um die konkrete Beantwortung der Fragen. Die können wir mit einem vernünftigen Team von der Fraktion, von den, ich sag mal, Wissensträgern in den Arbeitskreisen und Gemeinschaften abrufen. Aber der ganze Fu, der dahinter steckt, muss natürlich gemacht werden. Und auf deine zweite Frage, Wastel, für die Umsetzungsbeauftragung, ja, hätte ich gerne jemand Zweites dazu für den Fall, was weiß ich. Also fühlt sich jemand jetzt hier im Plenum oder auch im Vorstand irgendwie noch in der Lage, berufen, dem Wasch zur Seite zu stehen, was die Bildung dieses Wahlprüfsteinteams angeht? Gibt es da jemanden, der da gerne helfen könnte, helfen mag? Also nach der AV ist bestimmt Zeit da. Also ich würde sogar sagen, nach der AV finden sich garantiert Menschen. Und ansonsten finde ich, sollte die AV Menschen benennen, die hier mithelfen wollen. Gut, hoffen wir, dass bis zur AV oder bis kurz nach der AV dann noch der ein oder andere sich gemeldet hat, der da super gerne mitarbeiten möchte. Ich finde, Jetzt nicht. das ist auch eine gute Frage im Kandidatenportal, ne? Wer mag bei dem Wahlprüfsteinteam mithelfen? Ja, ist angekommen. Okay, gut, ich gehe weiter in der TO. Der nächste Punkt in unserem Workflow ist die Wahlkampfkoordination. Bevor ich ja, Jojo ist leider nicht da, der ist Umsetzungsbeauftragt, aber wir haben mittlerweile Request-Tracker mindestens drei Anfragen dazu, wie denn der Wahlkampf für die Landtagswahl 2017 organisiert sein wird und wer das machen wird und sowas. Ich glaube, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Aber die Anfragen häufen sich, wie gesagt, und es gibt auch Interesse, dort mitzuarbeiten. Der Jojo ist leider nicht da. Deswegen würde ich jetzt den Punkt einfach nur so kurz erwähnt lassen wollen und den Roni zu Wort kommen lassen, weil der hat eine Wortmeldung. Und der Masche auch. Erst der Roni, dann der Masche. Genau, also der Wassel hat das jetzt vorhin gesagt, ja, das sind noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Denn damit meinen wir also, in den nächsten Tagen wird sowieso erstmal unsere grobe Vorstellung kommen, was wir uns im Vorstand so gedacht haben. Also wir stehen ja mit den KVs, wir stehen mit den VKVs beziehungsweise in einzelnen Kreisgebieten in Kontakt und wie man da so eine grobe Vorstellung haben kann. Und das wird erstmal auch von uns nicht vorgegeben, das auf keinen Fall, aber da gibt es erstmal von uns so den Vorschlag und das wird dann natürlich insgesamt vorgestellt werden. Und das wird jetzt auch in den nächsten Tagen, es wird wahrscheinlich nach der AV kommen. Ich weiß nicht, vor der AV erstmal nicht, aber nach der AV wird da ziemlich zügig etwas von uns auch vorgestellt werden. Mach bitte. Ja, ich will unterstützen, was du gesagt hast, Wastel. Die Anfragen, wie gesagt, es häufen sich. Ich würde sagen, an jedem Ort, wo ich eine gewisse Menge Piraten treffe, kommt die Anfrage. Und darauf jetzt endlich eine Antwort zu liefern, ist natürlich wichtig. Dennis hat jetzt eine gewisse Timeline dargestellt. Dem füge ich jetzt nichts mehr hinzu. Ja, ich aber. Bei der letzten Wahl 2012, da hat sich ja irgendwie alles quasi aus sich selbst ergeben. Da gab es gar keine Zeit zu planen, sondern wir haben einfach getan. Es war wenig Zeit. Und 2010 war es so, dass wir noch sehr viel weniger Menschen waren, wo es wenig zu koordinieren gab. Es mussten nur Menschen gesucht werden, die es tun. Und jetzt sind wir das erste Mal quasi dabei und müssen halt ja mit einer größeren Anzahl an Piraten den Wahlkampf koordinieren und auch mit Unterstützung von Piraten, die in kommunalen Parlamenten aktiv sind, die dort vielleicht Themen setzen und da eine Strategie haben oder haben wollen, wie das dann halt auf Landesebene koordiniert und gepusht werden kann. Ich mag auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich mir durchaus vorstelle oder davon ausgehe, dass Spitzenkandidaten, die auf unserer Reserveliste stehen werden, sich aktiv in den Wahlkampf natürlich einbringen und auch die Koordination unterstützen. Von daher denke ich, dass wir die AV abwarten sollten und dann aber schnell aktiv werden müssen. Ich würde ganz gern, und das habe ich jetzt noch nicht mit meinen Kollegen abgesprochen, ich würde ganz gern möglichst schnell nach der AV auch so eine Art Ausschreibung, Wettbewerb, wie ihr auch immer das nennen wollt, starten wollen, was Plakatmotive und sowas angeht, um dann halt innerhalb von wenigen Wochen Entwürfe präsentieren zu können und auch eine Abstimmung innerhalb der Partei durchzuführen. Was haltet ihr davon? Ich habe das jetzt gerade mal so ganz flapsig formuliert und ad hoc formuliert. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ja, ist eine gute Idee, Wassel, und eine zwingend notwendige Idee. Ich denke auch, dass es sehr gut ankommen wird, wenn wir da wieder verschiedene Vorschläge eingehen lassen und einen kleinen Wettbewerb draus machen. Wir hatten ja kurz am Sonntag darüber gesprochen. Nur auch damit müssen wir bald starten. Genau, also die Tage nach der AV, die werden arbeitsintensiv werden, denke ich. Okay, hat jemand noch etwas zum Punkt Wahlkampfkoordination beizutragen? Plenum oder Vorstand? Mhm. Dann mal los. Ja, guten Tag. Mir tun ja schon wieder die Ohren weh. Ich mag euch alle, ich sag das jetzt mal so, ne? Und jetzt fange ich an. Könnt ihr vielleicht einfach die Wahlprüfsteine und die Wahlkampfkoordination auch auf nach der AV verlegen? Es ist totaler Mumpitz. Guckt auf die Liste, da stehen mindestens 6 Landtagsabgeordnete drauf, die wieder antreten. Das heißt, selbst wenn es seltsam läuft, sind 3 davon auf der Liste. Die haben alle persönliche Mitarbeiter, die können Termine koordinieren. Ich kann auch 3 Terminpläne koordinieren, das ist mir egal. Aber ihr wisst nicht, wer auf die Liste kommt, ihr wisst nicht, welche Themen auf die Liste kommen und ihr wisst nicht, womit ihr Wahlkampf machen wollt bis jetzt. So, ihr habt keine Schwerpunktthemen. Ich meine jetzt nicht den Quatsch, den die Fraktion da ausgearbeitet hat, das zählt nicht. So, das heißt, wenn ihr seht, welches Personal da auf der Liste steht, seht ihr automatisch, welche Themen auf der Liste stehen, dann wisst ihr, wer die Wahlprüfsteine für die Themen beantworten kann und dann wisst ihr, wer die Termine koordiniert. Das alles vorher zu machen, ist total überflüssig. Und was die Plakate angeht, würde ich vielleicht eine Beauftragung danach vergeben an Leute, die von Marketing und Werbung Ahnung haben, bevor wir da 50 Leute meinen, sie haben eine total gute Idee und einen voll witzigen Spruch, auf den sie sich im eigenen Wohnzimmer einschleudern, den draußen keiner versteht. Das wäre nicht so schön. Ja, kann ich nachvollziehen. Wir haben den Punkt halt bei uns im Workflow und deswegen besprechen wir den. Und ich gebe dir recht, das macht durchaus Sinn, das nach der AV zu besprechen. Ich glaube, nichts anderes haben wir gerade eben auch irgendwie empfohlen. Und was die Plakate betrifft, gehe ich so ein bisschen hin und her. Ich möchte dir natürlich recht geben, das tue ich auch. Allerdings finde ich es wichtig, dass möglichst viele der Piraten in NRW auch hinter den Motiven stehen und dann nicht irgendwie wieder irgendwie die alten Sachen aufhängen oder nur die alten Sachen aufhängen, weil es dem besser gefällt. Wir hatten mal so ein leichtes Fuck-up, wie ich finde, zur Europawahl, wo viele der Europaplakate nicht aufgehängt worden sind, weil das halt den Menschen, die Dinge aufhängen, nicht gefallen hat. Und da möchte ich ganz gerne ein bisschen gegenwirken. Der Masch möchte da auch was zu sagen. Ja, was die Wahl, den zweiten Punkt anbetrifft, bin ich nicht ganz bei dir. Also das jetzt aus den Augen, aus dem Sinn, nach der RV fangen wir damit an, das halte ich für falsch. Ich denke, dass man sich jetzt durchaus darum bemühen kann, dass Leute da sind, die Hilfsbereitschaft haben und dort mithelfen werden, dass alle anderen Punkte, die du genannt hast, nach der AV und in den folgenden Wochen und Monaten angefasst und benutzt werden, ist natürlich klar. Trotzdem möchte ich den Leuten, die sich schon gemeldet haben, dass sie mithelfen wollen und werden, jetzt nicht das schlechte Signal geben, hurra, war alles Quatsch, wir fangen nach der AV nochmal neu an. Masch, wir brauchen keine Leute, die hilfsbereit sind, wir brauchen Leute, die Ahnung haben, das ist Politik. Mhm. Wenn beides zusammenkommt, umso besser, oder? Nee, Marsch, ist Gelaber, hilft nicht. Ich kann keine Leute in einem Wahlprüfsteinteam zum Beispiel gebrauchen, die keine Ahnung vom Thema haben. Die können da Kommas reinsetzen, das ist schön, mehr auch nicht. Das kann Vaku aber auch. Verstehst du den Punkt? Ja, ich verstehe den Punkt. Und genau darum geht es. Die Leute, die sich bis jetzt gemeldet haben, sind nicht dazu da, Sachfragen zu beantworten, sondern die sind dazu da, die Organisation und die Terminierung, die Verbreitung zu tun. Und was du sagtest, da gibt es die Möglichkeit deinerseits oder von wem auch immer, den du jetzt gedacht hast, der die Termine dann koordiniert, herzlich gerne, melde dich. Lass uns das jetzt beenden. Würde ich auch vorschlagen. Ich glaube, zu dem Punkt ist jetzt erstmal alles gesagt. Der nächste Punkt in unserer TO wäre der Punkt LAFO-Sprechstunde mit Fraktion. 21 Uhr in LAFO-Sprechstunde, Thema Barrierefreiheit, Mitglieder einer Fraktion, Projekt verschoben. Da steht dann Roni. Ich kenne den Punkt so jetzt noch gar nicht. Dennis, kannst du da was zu sagen? Doch, du kennst den Punkt. Und da habe ich auch schon was zu gesagt. Ich habe das selber noch drinstehen lassen. Wir haben das jetzt, wie gesagt, und ich wiederhole mich, schon einige Male gemacht. Aber der Grumpy wollte ja jetzt auch nochmal mit mir telefonieren. Da hat sich leider noch kein Zeitpunkt getroffen. Ich hoffe, dass das morgen auch der Fall ist. Ob wir da jetzt konkret mal drüber noch sprechen, weiß ich noch nicht. Aber wie wir diese Essenzen jetzt aus der Sprechstunde, die wir mal hatten, zurückführen können in die Fraktion. Also wir sprechen über politische Themen eben auch in unserer Sprechstunde, kommunalpolitisch, landespolitisch und eben wie die Fraktion daraus vielleicht ein bisschen was rausziehen kann. Und nicht eben nur, hey, wir sind hier der Vorstand und was liegt euch auf dem Herzen, sondern eben auch ein bisschen politisch. Und da gab es auch in der Vergangenheit relativ gutes Feedback. Ja, hab's wieder. Danke. Sorry. Machen wir auch weiterhin oder wir entwickeln weiterhin. Gibt es da Anregungen oder Hinweise zu? Die Vaku möchte sprechen. Ja, es ist allgemein zu dieser Workflow-Geschichte. Also die Sachen poppen ja dann jetzt jede Sitzung wieder auf. Da Isan immer auch noch so ein fantastisches Wortprotokoll macht, werden diese Absätze auch immer größer. Wie sollen wir da weiter mit umgehen? Soll ich euch das jedes Mal wieder copy-pasten, ohne all das, was vorher besprochen wurde oder mit all dem, was vorher schon besprochen wurde? Der Bernd möchte was zu sagen. Ja, Wastel, vielen Dank. Ich muss erstmal, hier sind so viele Fremdwörter, die hier rumfliegen und mein Bluetooth ist völlig in Ordnung. Also Vaku, danke für die Frage. Ich würde das ja dringend immer wieder aufpoppen lassen. Das nennt sich Wiedervorlage. Und für Dinge, die nicht erledigt sind, die poppen dann halt auf. Und das finde ich vernünftig, weil dann sind sie eben nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Ob man das jetzt zwingend mit dem Wortprotokoll da dran machen muss, weiß ich nicht. Da würde ich gegebenenfalls immer vorschlagen, jetzt die wesentlichen Dinge rauszumachen, aber das wäre, glaube ich, zu aufwendig. Ich würde es dann halt ohne machen wollen, aber ich halte es für notwendig, dass das weiterhin aufpoppt. Der Verfahrensweg oder die Verfahrensweise ist ja die, wenn die Punkte dann erledigt sind, verschwinden die dann auch. Ich möchte den Beitrag von Bernd unterstützen. Mein Vorschlag, ich kann das ja vorher, ich bin ja immer rechtzeitig im Pad und ich kann natürlich die ganzen Wortprotokolle, das braucht dann Vaku nicht tun, die kann ich rausnehmen, damit wir wirklich immer nur das Aktuelle da stehen haben, falls das das Ganze einfacher macht. Also wenn du die Arbeit machen würdest und im Protokoll auf die Bereiche des vorherigen Protokolls verlinkst, dann wäre natürlich das Protokoll der aktuellen Sitzung übersichtlicher. Ich weiß aber nicht, ob das nicht zu viel Arbeit für dich wäre. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ist kein Problem, kann ich machen, wirklich. Ich finde das toll. Wie fänden das die anderen? Fantastische Lösung. Ich hätte eben vorgeschlagen, dass wir es stehen lassen bis zur Sitzung und in der Sitzung dann eben rausnehmen, aber so ist es noch besser. Also Isan, wenn du das zeitmäßig hinbekommst, wenn das nicht zu viel Arbeit ist, dann wäre das, glaube ich, unser Wunsch. Okay, dann haben wir einen Deal. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, wir kommen weiter in der TO und wir sind jetzt beim TO Sperrklauselklage. Da steht es nur drunter, wieder Vorlage aus der letzten Sitzung. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann gibt's da den Marsching als Umsetzungsbeauftragten und wir haben ein Budget beschlossen und weiteres kenne ich noch nicht, zumindest nicht formell. Der Marsching. Entschuldigung. Ne, geh mal vor, Bernd. Ich meine, das wäre interessant, was du sagen möchtest. Weiß ich nicht. Also eigentlich bin ich ja dafür noch mit verantwortlich. Eigentlich waren es ja Paki und Marsching mit meiner Mithilfe oder Zusammenarbeit. Jedenfalls fühle ich mich mal zugehörig zu diesem Punkt. Die administrativen Dinge bezüglich Webseite, bezüglich Bankverbindung und Überweisungs- und Zahlungsmöglichkeiten sind von meiner Seite aus getan. Die Sachen liegen bei unserem ehemaligen 1V, der sich kümmern wollte. Auch da sollten wir vielleicht dann doch mal neue Wege besprechen, weil ich sehe nicht, dass das noch was wird. Und ich habe in der vergangenen Woche tatsächlich noch Marshing angetickert, was denn da Stand der Dinge ist, und erhielt die vielsagende, tiefschürfende Antwort, Klageschrift ist heute gekommen. Ich kann mich nicht so richtig dran gewöhnen, dass Informationen bezüglich dieser Dinge hier eine derartige Hohlschuld sind. Aber ich warte mal ab, ob da vielleicht noch irgendwas Ergänzendes oder Tiefschürfenderes kommt. Das ist alles, was ich euch erzählen kann. Vielleicht hat der Masch weitergehende Informationen. Ja, dann möchte ich sagen, dass die Hohlschuld unsererseits erfolgt ist. Die Bringschuld von Michelle aber genauso erfolgt ist. Er hat mich in der Sache kontaktiert. Wir haben gestern Abend am Rande einer anderen Gelegenheit darüber gesprochen und er hat mich gefragt, ob er jetzt, so wie wir beschlossen haben, der ganzen Sache das Go geben kann. Und ich habe mal, ohne in dem Moment Rückfrage halten zu können, mit meinen lieben Vorstandskollegen gesagt, ja, wir haben das beschlossen, also Go. Das heißt, es geht voran. Ja, was heißt denn Go dann in dem Fall? Na Go, dass er im Rahmen des Beschlusses die Beauftragung jetzt vornehmen kann. Welche Beauftragung? Wir müssen vertreten sein. Deshalb ich haben denke, wir das ist erledigt. Der hat mir doch geschrieben, die Klageschrift lege ihm vor. Deswegen frage ich, welches Go denn da bitte? Was sind das für ein Murks? Zu sagen, nun führe die Klage bitte durch. Das ist doch kein Murks. Also ich weiß nicht, wo jetzt dein Problem ist, Bernd. Das ist ein Gesprächsstand von vor Wochen. Und du weißt, dass Michelle sich da schon ziemlich aus dem Fenster gehängt hat, informationell, gegen vielleicht andere Absprachen. Und jetzt ist der Schritt halt erfüllt, den er angekündigt hat. Die Klageschrift liegt vor, wie du selber auch gesagt hast. Und jetzt muss sie halt durchgeführt werden. Und dafür muss man ja noch den entsprechenden Anwalt beauftragen. Also Beschlusslage ist ja, dass wir einen Rahmen an Mitteln zur Verfügung gestellt haben. Und Beschlusslage ist auch, dass wir in Sachen Sperrklausel den Marshing beauftragt haben, unsere Interessen zu vertreten. Das, genau. Und jetzt müssen wahrscheinlich die nächsten formalen Schritte gegangen werden, dass ein Anwalt beauftragt wird und dass eine Klage eingereicht wird. Ich glaube, das ist nur formal. Wenn jetzt der Marshing dir, Bernd, gesagt hat, dass die klare Schrift vorliegt, dann ist es tatsächlich irgendwie nur noch ein Schriftwechsel, der durchgeführt werden muss, und das Ganze kann über die Bühne gehen. Heute ist Plenumstag. Ich kann es verstehen, wenn heute aus der Fraktion niemand da ist und auch, dass der Marshing nicht da ist. Aber wir müssen, nee, ich werde da mal nachhaken und werde zu... zu wann denn? Du musst da nicht nachhaken. Ich wiederhole jetzt noch einmal das, was gestern besprochen worden ist zwischen Michelle und mir. Der Rechtsanwalt braucht das Go, das heißt, der braucht einen Auftrag, der braucht eine Unterschrift. Da dann wir als Landesvorstand Auftraggeber sein werden, Klageführende sein werden und wir Michelle beauftragt haben, das für uns zu tun, sind Michelle und ich gestern so verblieben, dass er das im Namen des Landesvorstandes natürlich machen kann. Okay, dann ist das doch in die Wege geleitet. Genau. Wunderbar. Schön, gut. Wenn es da keine weiteren Fragen zu gibt, komme ich zum nächsten TO-Punkt. Ich weg? Nein, ich höre auch noch was. Ja, alles gut. Bastel. Bastel, bist du noch da? Gut, dann machen wir mal gerade weiter. Ja, lass mich mal weitermachen, weil ich in dem Punkt einige Kontakte hatte und ich glaube, ich... kann das am besten wiedergeben. Wassel hat da unten drunter in Zeile 176 wunderschön zusammengefasst. Menschen haben Dinge getan, Sprecher sind gefunden. Ich hoffe, wir sind viele. Genau so ist es. Der Joachim Paul wird auf dem Podium sitzen, wie ja auch schon auf der Webseite vom Demo-Bündnis vermerkt ist. Es ist alles im Prinzip grundlegend geregelt. Die Kölner Piraten haben einen super, super Job gemacht. Die werden mit dem Infostand anwesend sein. Wir haben es nicht hinbekommen, einen Lauti-LKW an den Start zu kriegen, weil die polizeilichen bzw. die TÜV-Prüfungsauflagen so immens hoch waren, dass wir das mit einem Leihfahrzeug nicht innerhalb von kurzer Zeit, sprich einen Tag, den wir es länger geliehen hätten, geregelt bekommen hätten. Länger wollten wir einen LKW nicht ausleihen, weil das jeden Tag dann 170 Euro kosten würde und immer noch nicht sicher wäre, ob wir es TÜV-prüfungsgemäß umgerüstet hätten. Das war uns ein zu großes finanzielles Risiko. Wir werden jetzt also laufen. Wir, die Piraten, werden im letzten Drittel laufen. Wastel hat dazu schon gesagt, er fände eine Durchmischung schöner, damit später in irgendwelchen Bildern nicht immer nur andere Fahnen zu sehen sind, weil die natürlich vorne draufhalten. Es gibt so in Abständen von 1 bis 2 Tagen Kontakt zur Demo-Orga. Also mit der Anita telefoniere ich da ab und zu mal, wenn Fragen da sind oder wenn von der Seite Fragen sind. Der Ingo Luff aus Köln hält mich auch super auf dem Laufenden. Ich denke, die zu tunenden Dinge, soweit wir sie tun konnten, sind getan. Und ich hoffe, dass wir am Samstag da eine super, super geile und eine medial auch wirksame Demo haben werden. Und ich kann nur noch mal bitten, kommt alle dazu, wenn ihr Zeit habt. Hört man mich wieder? Ja. Okay. Ich war so frei, was ihr habt zum Punkt Beauftragung, TTIP-Bündnis und so weiter. Schon mal den Verlauf der letzten Woche wiedergegeben. Darf ich das sagen? Ich hab's gehört und möchte mich bei allen bedanken, die da auf einmal irgendwie direkt übers Wochenende nach dem letzten Donnerstag, wo wir Sitzung hatten, irgendwie aktiv geworden sind und Mails prasselten ja auf einmal nur so ein. Die Kölner waren total aktiv und haben Sachen getan und Redner wurden organisiert. Ich habe nichts davon gemacht, das passierte alles auf einmal von selbst. Was willst du sagen? Der Harald möchte was dazu sagen, bitteschön. Ich versuche, dass wir mit dem Bulli, dem T5, Car-Office-Fahrzeug mitfahren können bei der Demo. Dann können immer mal zwischendurch auch 1-2 Leute sich da reinsetzen, wenn sie fußkrank sind auf dieser langen Strecke oder so. Und wir haben zusätzlich noch ein bisschen mehr optische Wirkung. Und ich schlage vor, danke dafür, Harald. Hoffentlich kriegen wir das hin, das wäre toll. Ich schlage vor, San, dass wir jetzt die alten Zeilen zu dem Topic löschen und verlinken. Gut, also letzte Woche bei der Dampfparade hat das funktioniert mit dem Mitfahren und der Ingo ist dran, das zu organisieren. Okay, vielen Dank allen Menschen, die das so möglich gemacht haben. Hat jemand was dagegen, wenn ich zu dem nächsten Top in der TO komme? Niemand? Okay, dann hätten wir jetzt den Top-Infos der Fraktion. Ich guck mal eben nach unten. Es gibt Menschen aus der Fraktion. Möchten Menschen aus der Fraktion etwas beitragen? Der Schreibreform spricht. Der spricht doch nicht. Okay. Der Daniel spricht. Der ist ja nicht Mitglied der Fraktion, oder? Ich war heute nicht im Landtag, weil ich eine Augenuntersuchung hatte und werde auch morgen nicht hinfahren. Ich kann jetzt nicht sagen, was heute im Plenum war, weil ich mit der Augenuntersuchung gut beschäftigt war und das nicht mitgekriegt habe. Gestern haben wir unsere Beiträge ganz gut gehalten. Simone hat stark geredet. Ich glaube, dass mein Beitrag auch ganz gut war zum Klimaschutz und den CO2-Zertifikaten. Aber das ist nur so mein persönlicher Eindruck. Heute war doch Haushaltsrede. Ja, und ich saß mit weit getroffenen Pupillen beim Augenarzt. Ja, und Michel hat, wie ich finde, sehr gut performt. Er hat da vieles übereinander gebracht und vieles nicht übereinander gebracht. Das war so sein ständiger Wiederholer, den auch Schreibi nicht so gut fand. Ja, aber er hat gut performt. Er hat ziemlich gute Sachen angesprochen. Genau, in der Haushaltsrede wurde zum Beispiel der Generationenkonflikt, aber auch die fehlende Investition in Bildung thematisiert. Genau, das Doppelte. Ja, gut. Weitere Beiträge gibt es, glaube ich, nicht, oder? Doch nochmal. Ich habe noch einen. Fällt mir ja gerade so ein. Für die zugucken können und wollen, wir haben beim Präsidium eine allbedürftige Beantragung nach § 20 Absatz 2 beantragt. Auf gut Deutsch, ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben, hurra, im Landtag einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung geschrieben. Ich habe mich so piratisch gefühlt, das war so schön. Was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Antrag geschrieben zur Befassung mit G8, G9 und fordern die Landesregierung auf, jetzt mal deutlich Stellung zu beziehen. Ablauf ist wie folgt, dieser Antrag wurde gestellt, der liegt jetzt dem Präsidium vor. Der muss morgen früh, muss der Antrag auf Änderung der Tagesordnung beschieden werden. Bedauerlicherweise ist es ein bisschen undemokratisch. Es reicht, wenn 5 Abgeordnete sagen, nee, wollen wir nicht. Da wir jetzt 99 SPDler haben, sage ich mal, könnte es angehen, dass die SPD sagt, nee, wir machen den nicht. Aber ihr wisst dann schon mal, was wir getan haben. Nur das als Info. Der Antrag zur Befassung, den gibt es auch im System. Aber dann können wir ihnen ja zumindest vorwerfen, dass sie nicht mit uns über das Thema reden wollen. Letztlich. Also ihr habt quasi jetzt dokumentiert, dass ihr nicht nur einen Antrag, also eine Aktuelle Stunde haben wolltet, sondern jetzt auch nochmal den zweiten Zug nehmen wolltet, trotzdem darüber zu sprechen. Und jetzt hat man das quasi zweimal schriftlich, dass da nicht drüber gesprochen werden will. Ja, halb. Also wenn Sie es morgen ablehnen, haben wir es dann zweimal schriftlich, ja. Okay, alles klar. Die Nanuna da möchte auch was sagen. Ich war am letzten Freitag bei der Pflegekonferenz von der Piratenfraktion. Wenn ihr möchtet, würde ich kurz darüber was erzählen. Erzähl doch mal. Also bei der Pflegekonferenz waren ungefähr 30 Personen da aus allen möglichen Bereichen, sowohl Vertreter von der Pflegekammer, Pflegerat NRW, Pflegekräfte und auch sonstige Interessierte. Und ich hatte nicht so unbedingt damit gerechnet, aber es hat eine sehr rege Diskussion stattgefunden, vor allem über die Pflegekammer, die ja in einigen Bundesländern schon eingeführt wurde und ob man die in NRW auch einführen möchte. Vorteile, Nachteile wurden da auf den Tisch gebracht und ja, das hat halt, wie gesagt, zu einer sehr regen Diskussion geführt. Und wir haben schon gesagt, dass wir da, oder die Fraktion hat schon angekündigt, dass die so eine Pflegekonferenz gerne nochmal wiederholen möchten. Und es sind auch Vertreter des Pflegerates jetzt nochmal in die Fraktion eingeladen worden, um da nochmal Gespräche fortzuführen. Okay, super. Vielen Dank, Nanuna. Gibt es da noch Nachfragen zu oder weiteres, was wir jetzt unter dem Punkt Infos der Fraktion verbuchen sollten? Dann würde ich zu dem nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Das wären dann die Anträge an den LFOR. Wir haben, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, keine Umlaufbeschlüsse, die verlesen worden sind oder noch verlesen werden müssen. Sehe ich das richtig, Vako? Sehe ich das richtig, Isan? Okay, kein Widerspruch, dann gehe ich mal davon aus. Ich sehe das auch so, aber die kämen ja eigentlich erst später. Aber da steht nichts. Okay. Dann kommen wir zu dem ersten Antrag. Es ist ein Antrag Finanzen mit der Ticketnummer 22-47-46. Es geht dabei um die Hanfdemo 2016 in Halle. Und wir haben einen Antrag auf Zuschuss erhalten. Antragsteller ist Zora oder Zora. Und ich frage mal ins Plenum, ist die Zora denn da? Die wollte heute kommen, damit sie... Ja, der ist sie ja schon. Zora, bitteschön. Kann doch kurz den Antrag vor. Ja, hallo, ich grüße euch alle schon mitten auf dem Präsentierteller. Ja, dann bitte stell doch deinen Antrag kurz vor. Ich höre dich, wenn überhaupt, nur sehr abgehackt. Bitte? Du leckst, Zora. Ich bemühe mich. Sprich bitte fließend und ohne große Pausen. Ich glaube, du hast nicht auf Push-to-Talk gestellt, sondern auf Spracherkennung. Das müsste funktionieren, wenn du immer schön laut sprichst und möglichst ohne große Pausen. Das werde ich versuchen. Ja, wir werden am 1. Oktober die Hanfdemo in Halle durchführen als Veranstalter und benötigen halt noch einige Unterstützung, auch in finanzieller Hinsicht. Okay, und wofür wollt ihr die Mittel verwenden? Also die Mittel werden überwiegend jetzt für Bühne und Künstler benötigt. Die Werbung und alles, was mit Orga und solche Sachen zu tun hat, sind wesentlich kleinere Posten. Aber hauptsächlich betrifft das halt Bühnetechnik und die Künstler. Also die Künstler, die teilweise einen Stundenlohn von 200 Euro haben, wollen das natürlich nicht, aber hätten gerne eine Pauschale von 50 Euro für den ganzen Tag. Zum Beispiel. Um das zu konkretisieren, also die Künstler, die ihr engagieren wollt, würden normalerweise einen Stundenlohn von 200 Euro bekommen und haben euch angeboten, für 50 Euro am Tag aufzutreten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay, ich habe gerade ein bisschen Schluck aufbekommen. Jetzt ist es so, dass ihr in Halle uns in NRW quasi einen Antrag auf Zuschuss gestellt habt. Habt ihr diesen Antrag auch anderen Landesverbänden zukommen lassen? Ja, das haben wir. Bis jetzt hat der LV Bayern 100 Euro gespendet. Von Untergliederungen haben wir bisher Absagen bekommen, teilweise eben auch, weil sie einfach die Finanzen nicht haben. Ob jetzt nochmal heute oder gestern was aufs Konto eingegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mit dem Schatzmeister noch nicht gesprochen. Ich kann euch mal den Link zur Kostenkalkulation schicken. Da schreibe ich, führe ich auch immer Spenden und alles auf. Ich frage mal in die Vorstandsrunde, habt ihr noch Fragen zu dem Antrag? Dann bitte jetzt. Also ich möchte eigentlich gar keine Kalkulation sehen. Ich möchte einfach nur meine Begründung dafür haben, warum der Landesverband NRW aus den Landesmitteln eine Veranstaltung in Halle finanzieren soll. Ich bin da absolut gegen. Ich sehe uns da überhaupt nicht zuständig. Tut mir leid, Sora. Du hast ein Recht auf deine Meinung. Das muss dir nicht leid tun. Also ich würde der Sora gern beistehen. Ich sehe halt das Thema Legalisierung von Cannabis mit auch als eines unserer Themen, die uns von anderen Parteien tatsächlich abhebt. Und sehe somit auch durchaus einen LV-übergreifenden Einsatz gerechtfertigt und würde dem Antrag gerne zustimmen wollen. Gibt es aus dem Vorstand heraus weitere Fragen an die Antragstellerin? Ich habe nur eine Anmerkung. Bitte, Bernd. Ich finde das gut, wie freigebig der LV Bayern mit unserem Geld ist. Verstehe ich jetzt nicht. Was erklär ich dir nachher. Ja, danke. Wollen wir zur Abstimmung kommen? Oder gibt es weitere Fragen? Nö, es gibt eine kurze Anmerkung. Wir haben da ja einen Ausgabeposten, der uns jetzt tatsächlich nicht zu Lasten fallen wird. Wird da von der halben Druckseite in dem Queer-Ding, was du kannst es besser benennen, das waren 119 Euro, wenn ich das richtig erinnere. Vielleicht sollte das berücksichtigt sein bei den Entscheidungen. Wie, findet das jetzt auch nicht statt, oder was? Anmerkung im Protokoll, kurzer Off-Topic-Beitrag. Der Landesvorstand hat in einer der letzten Sitzungen beschlossen, 120 Euro für eine halbseitige A5-Anzeige in einer Broschüre der Landesarbeitsgemeinschaft Lesben zu schalten. Ich habe nach dem Beschluss den Kontakt zur Landesarbeitsgemeinschaft Lesben versucht herzustellen, indem ich nachgefragt habe, in welchem Format die Anzeige erscheinen soll und um quasi Daten gebeten, wie denn unsere Druckvorlage auszusehen hat. Und habe dann quasi auf Senden gedrückt und mir das dann wieder auf Vorlage gelegt quasi. Und die Antwort dazu kam leider erst Samstagabends oder Samstagnachmittags Freitagnachmittags mit dem Hinweis, dass es samstags morgens da sein muss. Die Mail habe ich aber erst in der Nacht gelesen und habe dann nicht in der Nacht noch hinbekommen, eine Vorlage nach den Vorgaben zu erstellen. Das könnt ihr dann jetzt auslegen, wie ihr wollt, als Fail von mir oder als langsame Antwort der LRG Lesben. Es ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall haben wir quasi 120 Euro nicht ausgegeben, wie wir beschlossen haben. Also da muss ich kurz was zu sagen, Wastel. Es liegt jetzt nicht daran, dass du nicht in den letzten 5 möglichen Stunden, wo du überhaupt noch hättest handeln können, gehandelt hast, sondern es liegt daran, dass wir gesamt als Vorstand die Wochen vorher verbaselt haben. Wir hätten das ja schon 4 Wochen vorher entscheiden können. Ja, okay, lass uns mal weiter mit dem Topic, bitte. Gut, also ich sage das jetzt nicht mehr als Frage an, dann würde ich jetzt zur Abstimmung kommen. Der Antrag Finanzen mit der Nummer 2274746, Handfirmung 2016, Antrag auf Zuschuss, geht um 100 Euro, den Halle gerne von NRW haben möchte, um dort eine Veranstaltung zum Thema Cannabis-Legalisierung abzuhalten. Ich komme zur Abstimmung. Stopp. Woher nimmst du jetzt die 100 Euro aus dem Beispiel Bayern? Nein, das war der Antrag. Eine Unterstützung in Höhe von 100 Euro wäre toll und alles darüber hinaus würde ehrliche Begeisterung auslösen. Ich glaube nicht, dass wir in NRW ehrliche Begeisterung auslösen wollen. ich habe jetzt einfach den geringsten Betrag angenommen. Das stimmt, das war jetzt ein bisschen vorschnell. Sollen wir noch einen höheren Betrag ebenfalls beschließen? Also gibt es jemanden, der mehr als 100 Euro geben möchte, aber ganz kurz Ja sagen? Das sehe ich leider nicht. Dann würde ich jetzt von 100 Euro ausgehen. Ich komme dann zur Abstimmung. Wer wäre dafür, 100 Euro zuzuschießen? Ich fange oben an. Masch? Ja. Dennis? Nein. Ralf? Enthaltung. Daniel? Dagegen. Bernd? Dagegen. Und ich wäre dafür natürlich. Damit ist der Antrag leider abgelehnt. So, tut mir leid. Es ist, wie es ist. Ich danke euch trotzdem, dass ihr euch darum bemüht habt. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Einen schönen Abend noch. Wir kommen zum nächsten Antrag. Finanzen. Ticket Nummer 22-65-52. Budgetantrag VKV-Kreis Unna. Antragsteller ist Klaus. Unterstützer sind Rainer und Stefan. Und es geht um Beitrag zur Aufstellungsversammlung im Oktober. Eigentlich bräuchte das Ding hier gar nicht hier in der Vorstellung verhandelt werden. Es ist ein VKV. Wir haben es nicht hinbekommen, das im Umlaufbeschluss abzustimmen. Deswegen würde ich das jetzt direkt irgendwie in Abstimmung geben, wenn ihr nichts dagegen habt. Gibt es Einwände dagegen? Das ist nicht der Fall. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Dann ist das Ding angenommen. Vielen Dank. Das nächste Ticket ist dann die Vorlage. Und ab Zeile 288 kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Das ist auch nur die Vorlage. Und wir kommen in der Zeile 312 zu Sonstiges. Dort gibt es Einträge. Wir haben den Eintrag Stop CETA TTIP Demo in Köln. Da hat jemand eingetragen und jemand scheint Masch gewesen zu sein. Wenn ich das richtig sehe. Jemand war Masch, aber die Punkte haben wir eben oben schon besprochen. Insofern brauchen wir die hier nicht erneut zu besprechen. Okay, dann bleiben die da stehen, aber wir besprechen sie nicht mehr. Es gibt noch den Punkt ab Zeile 320, Unterstützung der Top CETA Demo. Scheint auch von Masch eingetragen zu sein. Ja, richtig. Ich bin in den Gesprächen mit der Orga der Demo gefragt worden, ob wir in irgendeiner Form einen Kaffeeautomaten bereitstellen könnten. Ich habe mich gekümmert, ja, wir können den bereitstellen, würden den für 40 Euro Leihgebühr bekommen. Also bekommen habe ich ihn auch schon, wenn wir es dann nutzen, würden 40 Euro in Rechnung gestellt werden. Wie der befreundete Pirat dann damit umgeht, ist eine andere Frage. Wenn man jetzt noch Verbrauchsmaterialien dazu rechnen wird, kommt man ungefähr auf 100 Euro, die das Ganze kosten würde. Wir haben in irgendeiner der vergangenen Sitzungen einmal eine Unterstützungssumme von 150 Euro beschlossen, die bis jetzt in keiner Weise geflossen ist, die dafür herhalten könnte. Und damit wäre der Orga geholfen und den Menschen, die da ihre fleißige Arbeit tun, damit sie tagsüber auch mal einen Kaffee kriegen. Deshalb, ich habe leider verpennt, bis gestern spätestens den entsprechenden Finanzbeschluss zu stellen. Ich hoffe, dass wir das noch im Umlauf schaffen bis Freitagabend. Okay, vielen Dank. Wir haben vorhin über den Antrag zur Hanfdemo in Halle entschieden. Da hat das Protokoll gerade eben nachgefragt, wie denn da die Abstimmung war. Dafür, so meiner Erinnerung nach, waren ich und Masch. Dagegen waren, bitte widerspricht mir, der Bernd und Daniel und enthalten haben sich, glaube ich, Ralf und Dennis. Stimmt das so? Ich war auch dagegen. Dennis war auch dagegen, okay. Okay, dann ist das Protokoll auch zufrieden. Und wir sind, wenn nicht noch weitere Fragen zum Thema Stop CETA TTIP Demo sind, Fragezeichen? Ich würde da gerne eure Meinung zuhören, weil wenn ihr jetzt unisono sagt, machen wir nicht, dann stelle ich erst gar keinen Finanzantrag für den Umlauf. Ich wäre dafür. Also meine Meinung da steht, wir haben eine Unterstützungssumme von 150 Euro beschlossen. Das wäre doch mehr als 100 Euro. Das sollte doch da genau in dieser Unterstützungssumme doch bestimmt drin sein. Gut, danke für die zwei Meinungen. Ich werde den Finanzantrag gleich noch formulieren und hoffe, dass ihr vielleicht heute oder spätestens morgen entsprechend abstimmt. Danke. Aber gerne doch. Frage ins Plenum. Der nächste TO wäre unser nicht öffentlicher Teil. Gibt es aus dem Plenum noch irgendetwas, was wir heute hier besprechen sollten? Habt ihr Fragen? Habt ihr Anregungen? Wollt ihr irgendwelche Sachen besprechen? Bitte meldet euch. Kommt in den Sprechenraum und meldet euch zu Wort. Das scheint nicht der Fall zu sein. Möchte irgendjemand Werbung für irgendwas machen? Für AV'en oder für Grillabende? Fühlt sich jemand alleine irgendwie beim Grillen oder so und möchte irgendwie noch mehrere Kandidaten links und rechts neben sich haben? Ich fühle mich bei der AV alleine in der Akkreditierung. Ich habe bis jetzt genügend, aber eigentlich zu wenige Akkreditierungspiraten. Ich hätte gerne noch Bewerbungen oder Wünsche oder Mails von Leuten, die eine Datenschutzverpflichtungserklärung abgegeben haben und eine gültige Datenschutzschulung haben und Interesse haben, bei der AV mitzumachen am Rande der Akkreditierung, damit die Leute auch mal abwechseln können und auch mal in die Halle rein können und sich die eine oder andere Rede anhören. Die Leute, die jetzt da sind, können die Akkreditierung bewältigen, aber Reserveleute wären doch sehr nett, dass man da mal ein bisschen wechseln kann und nicht einer oder zwei da immer nur an der gleichen Stelle sitzen und den ganzen Tag darauf warten, dass einer kommt um mal was anzunehmen. Eine Einweisung, Ähnliches gibt es Samstagmorgen. Das geht ohne weiteres, das ist nicht ganz so aufwendig. Das Einzige, was man braucht, ist ein eigenes Notebook, was man mitbringen sollte, und dann kann man da auch mit akkreditieren. Ich muss allerdings dazu sagen, ich möchte gerne frühzeitig dann eine Bewerbung haben, damit ich dann nachgucken kann, ob die entsprechenden DSV-Unterlagen vorliegen. Aber ansonsten spricht nicht dagegen. Es könnte theoretisch jeder machen, der Mitglied ist. Leider der ein oder andere, der nicht Mitglied ist, nicht. Ja, Stundenlohn können wir, glaube ich, nicht anbieten, ne? Aber ich glaube, es gibt andere Annehmlichkeiten, die wir dann anbieten, ne? Ja, einen festen Sitzplatz, wenn man ihn braucht. Und meistens lästern wir dann auch über andere Leute oder so. Ist dann immer lustig. Und wird nicht nass. Das stimmt auch wiederum. Okay, also wenn ihr eine Datenschutzerklärung abgegeben habt, eine aktuelle Datenschutzschulung vorweisen könnt, dann meldet euch bitte beim Ralf. Der sucht noch Akkreditierungspiraten für die AV am Wochenende in einer Woche. Das wäre ganz toll. Vielen Dank. Der Joschi-Bär möchte was sagen. Bitteschön. Ja, genau. Mir ist vor kurzem also beim Weg gelaufen und wartet ihr irgendeinen Schluss über die schöne URL, die ich gerade gepostet habe, hoffentlich richtig. Politik-verändern.de abgeschlossen. Und jetzt wollte ich euch einfach mal so ein bisschen die nächste Zeit immer kitzeln, dass ihr die auch irgendwie einsetzt und was ihr damit machen wollt. Nochmal bitte, im Mittelteil habe ich dich nicht verstanden. Ui, war ich zu leise, dann rede ich lauter. Also, ich hatte gerade die URL www.politik-verändern.de hier reingepostet. Ihr hattet dazu irgendwo so einen Beschluss, der mir beim Weg gelaufen ist, dass ihr die mal benutzen wollt. Und jetzt wollte ich euch mal so fragen und daran erinnern, dass ihr das mal macht oder wollt. Haben wir da bereits ein Ticket von dir zu bekommen? Ja, ne? Ich hatte das auch mal öfter schon erwähnt. Und nebenbei steht hier auch noch, keine Pflanze ist illegal im Raum, die zurzeit für Berlin benutzt wird, also nur noch für diese Woche. Eigentlich jetzt kaum noch. Und ja, die kann man dann auch noch weiter benutzen. Okay, dein Angebot steht weiterhin im Raum. Es ist tatsächlich noch keine Entscheidung getroffen, ob das wahrgenommen werden soll, ob wir das tun wollen. Willst du uns eine Frist setzen, bis wann wir entscheiden müssen? Nee, ich gebe euch nur ein Angebot, dass ihr das machen könnt. Zurzeit verweist ihr auf den Blog von uns, und wenn ihr nicht fleißig seid, wird ihr das immer noch machen, bis irgendwann der Wahlkampf vorbei ist. Joschi-Bär, darf ich dazu was sagen? Ja. Ihr habt das beschlossen, und das ist noch in den Umläufen drin, weil ich gefragt hatte, wer sich der Sache annimmt, also Umsetzungsbeauftragten gesucht habe. Aber beschlossen habt ihr das. Siehste, ich bin doch nicht so ganz ohne mit den Lesen. Hoppala, haben wir das aus den Augen verloren? Okay, Vaku, hast du gerade ganz schnell die Ticketnummer? Hast du die gerade parat zufällig? Ja, die 217696. Also so zur Info, dahinter liegt ein V-Server, der irgendwelche Sachen noch gerne hosten kann. Natürlich liegt auch ein WordPress-Blog schon dahinter. Den brauchte ich dann auch nur dann aktivieren. Es ist einfach nur eine Frage, was will gemacht werden. Und die URL sollte nicht nur eine Weiterleitung sein, weil die in Google-Ranking sonst immer ganz hinten landet. Okay, also im Ticket ist es tatsächlich so, dass wir dafür sind, die URL zu übernehmen. Wahrscheinlich hat das deswegen nicht so auf Anhieb geklappt, weil wir auf die fünfte Stimme gewartet haben. Aber wir sind jetzt nur noch einer weniger, und jetzt reichen 4 Stimmen dafür. Und die Andrea hat das aber schon, Entschuldigung, die Vaku hat das aber schon im Wiki dokumentiert und fragt jetzt, wer sich darum kümmert. Im Grunde genommen, Ralf Masch, kümmert sich die AG Technik darum, und wir würden quasi dem Joschi-Bär einen KK-Antrag, heißt das, glaube ich, schicken, oder? Ja, wenn wir denn auch was dahinter setzen dann. Das war ja, was Joschi auch angesprochen hat. Ja, also es ist kein Problem, die kann auch weiter bei mir bleiben, die paar Euro tun mir nicht weh. Die soll nur halt gewinnbringend eingesetzt werden, also politisch gewinnbringend. Okay, also im Grunde genommen, und dann habe ich den Antrag wahrscheinlich anfangs falsch verstanden, im Grunde genommen magst du uns gerne dadurch unterstützen, dass du die URL auf eine von uns gehostete Seite lenkst, wenn wir diese URL entsprechend bewerben. Oder über diesen Zeitraum. Ja, wie gesagt, nur eine Weiterleitung bringt kein gutes Google-Ranking. Dann ist eher schöner, wenn ihr die übernimmt und direkt drauf linkt. Aber ja, ich möchte, dass ihr die in irgendeiner Weise irgendwie gewinnbringend politisch bewerbt und einsetzt. Und von mir aus auch im kommenden Wahlkampf vielleicht so ein, zwei Plakate in der Richtung organisiert. Das ist nur so eine Idee von mir. Ihr seid die, die es dann kreativ machen dürfen. Okay, also solange die URL noch in Verwendung ist für Berlin, ist es natürlich Quatsch, das Ding zu übernehmen. Wir würden dann uns nochmal an dich wenden, wenn wir da was aufgebaut haben und uns oder wir würden dann quasi nach dem Wahlkampf in Berlin würden wir dann den KK-Antrag irgendwann auf den Weg bringen und dann auch was dazu aufbauen. Wäre das in deinem Sinne? Ja, ihr seid fleißig und ich warte und wenn ich irgendwann nichts von euch höre, ne, dann komme ich wieder. Alles klar, wunderbar, danke dir. Hat nach dem Joschebär noch jemand was zu sagen zu einem nicht näher benannten Thema, was wir heute besprechen sollten? Ich habe noch einen kleinen Werbeblock. Ja, bitte. Ja, 3. Oktober, ein schöner Tag, vor allem hier in Mahl. Das heißt für uns immer der zweite Großkampftag hier im Kreis. Wir haben Volksparkfest, wir haben für die Piraten natürlich auch dementsprechend Platz und Geltung gebracht, ne? Und wer also Spaß dran hat, wirklich mal einen Infostand mit gigantischer Resonanz ja, zu sehen, beziehungsweise auch dabei zu sein, der kann gerne mal vorbeikommen, Näheres zu mir. Wir haben das Car-Office den untergeschoben. Ich glaube, die werden das erst am 3. Oktober merken, was das ist. Und wir sind auch vor Ort mit natürlich unseren Sachen. Und wer also Spaß dran hat, in den 1. Mai ist das also eine Sache, wo wir extrem viel Resonanz haben. Okay, Hinweis ans Protokoll. Bei Termin bitte den 3. Oktober noch aufnehmen. Da ist das Car-Office im Mahl und es gibt einen phänomenalen Infostand mit Riesenresonanz und man weiß gar nicht, was da alles passieren kann. Und ich kann da nur beipflichten, was Yoshi gesagt hat. Da geht der Bär immer ab. Wunderbar. Und wir haben alle einen Feiertag, die an dem Tag nicht arbeiten müssen, haben bestimmt viel Zeit. Okay, jetzt gehe ich aber davon aus, dass wir tatsächlich am Ende unserer TU angelangt sind. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier wart und uns zugehört habt. Und wir würden uns jetzt in den nicht öffentlichen Teil verabschieden. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Sag bitte noch den nächsten Termin an. Entschuldigung, der nächste Termin, das wäre dann in 14 Tagen. Und das ist der 29. September. Das ist ein Donnerstag in 14 Tagen um 20.30 Uhr. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.